WDR 5. Neugier genügt. Es sind diese unglaublichen Weiten, die mich schon im Flugzeug überwältigen. Das ganze Land ein riesiges blütenweißes Tuch, das hier und da ein paar Buckel und Falten aufwirft. Sämtliche Detailkonturen und Farbtupfer wegkaschiert. Der Horizont zeigt nicht klare Kante. Ein verwischter Übergang. Winter ist in der Mongolei sehr extrem kalt. Der Temperaturenunterschied zwischen Sommer und Winter kann man 100 Grad rechnen. Ja. Im Gebirge könnte minus 50 Grad oder manchmal ist minus 60 Grad sein. Aber im Sommer ist plus 50 oder 60 Grad sehr extrem. Baka, geboren und aufgewachsen in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Derzeit studiert sie und lebt in Freiburg. Aber es gibt eine schöne Seite, zum Beispiel sehr tiefe blaue Himmel haben wir und dann immer sonnig. Ich steige aus dem Flugzeug und die Temperatur stürzt von den vielleicht 22 Grad Bordtemperatur auf 32 Grad minus draußen. Und das ist nur der Anfang. In den zwei Winterwochen, die ich in Ulaanbaatar verbringe, wird die mit Abstand höchste Temperatur, die ich auf einem Außenthermometer zu sehen bekomme, minus 14 Grad sein. Minus 30 Grad oder minus 25 Grad bei uns ist ganz normal. Es werden durchaus auch 40 Kältegrade erreicht, die kälteste Hauptstadt der Welt. Natürlich sehr hart für Nomaden, nicht nur Tiere, sondern die ganze Familie hat keine Nahrung. Mit dem Flughafenbus nähere ich mich der ausufernden Stadt mit ihren abertausend Schneedächern. Zunächst an einem der draußen am Stadtrand angesiedelten Jurtendistrikte vorbei, wo sich Steinhäuschen und Jurten abwechseln. Es heißt, ein Drittel der Bevölkerung Ulaanbaatars lebt noch in diesen großen weißen Rundzelten, aufgebaut aus einem raffinierten Holzgestell mit mehreren Filzlagen. Qualmfahnen steigen auf, schmale Schlanke aus den Jurten am Stadtrand, bauchig sich in den Himmel wälzende aus Fabriken und Kraftwerken. Schon am frühen Morgen wölbt sich eine graugelbe Rauchglocke über der Stadt mit ihren 1,5 Millionen Einwohnern. Sie haben die zentrale Heizung. Es gibt zwei zentrale Heizkraftwerke, 24 Stunden Arbeit mit Kohle. Aber nur ab September oder ab Oktober, am Ende März oder im April wird zentrales ausgeschaltet werden, ja. Der Jurtendistrikt, es gibt keine zentrale Heizung, aber als Kind habe ich in der Jurtendistrikt gewohnt. Meine Familie hat immer im September oder so eine ganz große Autokohle gekauft. Ja. Wir haben abends 2 oder 3 Eimer Kohle reingemacht und dann morgens auch. Aber jetzt ist der Jurtendistrikt sehr groß geworden, deswegen dieser Rauch im Winter ist extrem. Ja. Die Regierung macht nichts. Sehr schmutziges Luft. Ja. In den großen Wohn- und Verwaltungsgebäuden im Stadtinneren bollert selbst im Treppenhaus die Heizung. Und wer hinaustritt, um einzukaufen, zur Schule, zur Arbeit zu gehen, legt nach Möglichkeit nur ganz kurze Wege zurück, geht freiwillig keinen Schritt zu viel, eilt von einem Haus ins andere. Spazieren und flanieren über dieses Schneestraßenstaubeis, worunter die Bürgersteige 4-5 Monate lang verschwinden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Schlaglochpfützen zu aufgewölbten Glaslinsen gefroren, verkratzt von den Krallen der Steinsplitter und Splitsteine, die sich in den Sohlen der breiten Stiefel verfangen haben. Nicht jedoch in den Sohlen meiner Stiefel. Die haben viel zu wenig Profil. Ich baue bereits am zweiten Tag einen steilen Abgang, rutsche weg, knalle auf den Rücken. Eine Galerie blauer Flecken. Postwendend gewöhne auch ich mir diese mongolische Wintergangart an. Schnelle, kurze Schlurfschritte über spiegelglatte Straßen schieben, ohne die Sohlen mehr als einen Millimeter vom Boden zu heben. Wir haben sehr dicke Hosen getragen als Teenager. Zum Beispiel, ich war peinlich, ich sah sehr dick aus, ich mochte nicht. Aber moderne Teenager, vielleicht sie frieren nicht. Sie ziehen nur Jeans, sondern eine kurze Jacke. Die Frauen Stiefel mit hohem Absatz. eigentlich in der Mongolei, wenn man sehr gut warm anzieht, das ist nicht so schlimm. Auch hier gilt die Devise, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Lieber drei Hosen oder drei Socken, anstatt nur eine dicke Socken oder eine dicke Hose. Sagt man, das ist Zwiebeltechnik, ja. Als äußerste Zwiebelschale der fußlange, wollgefütterte Mantel aus Seide oder Baumwolle, genannt Del. Eigentlich mongolische Del ist sehr schön, sehr angenehm, schön lang und bequem und kann man in der Nacht als Decke nutzen. Wir tragen keine Handschuhe, sondern unsere Mantel, diese Del, hat sehr lange Arme. Dass die Menschen sich einigermaßen kältesicher einpacken, kann man sich vielleicht gerade noch vorstellen. Aber das städtische Leben muss doch monatelang eingefroren, tiefgefroren sein. Still starr wie die Birken da drüben im Innenhof. Weit gefehlt, die Stadt pulsiert, gibt sich nicht geschlagen. Warum auch, sind ja nur die paar Minus gerade. Es geht alles seinen gewohnten Gang. Barker hat mir ihren Bruder als Stadtführer empfohlen. Der hat im Winter, wie so viele, keinen Job, also Zeit. Bayer spricht zwar genauso wenig Englisch und Deutsch wie ich Mongolisch, ist aber ein Großmeister der Verständigung ohne Worte, wie sich herausstellt. Wir besuchen das zentrale Kino, eine der entscheidenden Anlaufstellen, wo man keineswegs nur wegen der Filme hingeht, wo man sich trifft, einen Plausch hält, sieht und gesehen wird. In unmittelbarer Nachbarschaft diverse Clubs und Jazzkeller, in denen die Teens und Twens sich nach dem Spätfilm tummeln. Wir können nicht im Winter zu Hause sitzen, einfach so lassen, aber wir müssen sich bewegen, irgendetwas mit Leuten treffen und dann wir sind sehr neugierig, bewegliche Nomaden. Nicht mal das Bretterbütchen an der Nebenstraße zwischen Plattenbauten und Industriegebiet hat sich in den Winterschlaf zurückgezogen, bietet auch bei dieser klirrenden Kälte CDs feil. Grelle Schlager neben mongolischer Nomadenmusik, Dizzy Gillespie neben Hits in bonbonfarbenem Cover, Bollywood-DVDs neben Brahms deutschem Requiem. Auf der anderen Straßenseite Palisadenwände aus vernagelten Brettern, rostigen Motorhauben, dürren Ästen. Ein struppiger Hund streunt umher, zwei, drei der kleinen, aber extrem robusten Pferde stehen in der schneidenden Kälte und trippeln von einem Hof auf den anderen. Auch der Unibetrieb ist keinesfalls in die Winterstarre gefallen. Das Seminar für traditionellen Obertongesang leitet Bayers Neffe, Rosso. Als wollten die jungen, kälterekordgeprüften Mongolen den beißenden Frost vertreiben mit den wimmernden Melodien, die sie der zwischen die Knie geklemmten Pferdekopfgeige entlocken. Mit den uralten, unendlichen Liedern und dem tief hinab und hoch hinauf kletternden Homi-Gesang. Sie studieren 4 Jahre in der Uni und nach dem Uni singen sie nicht best, sondern sie sind gut. Oberton kann man in Natur lernen. Zuerst soll man den Naturstimme und Tierstimme und alle Stimme zuhören und dann kann man die Energie und stark erzeugen. Eben auch im knallharten Winter, in den überheizten Uniräumen oder draußen im eisigen Steppenwind. Im Natur singen die Homi Singe ohne Mikrofon. Das ist wunderbar. Die Mongolen sind ein singendes Volk. Es gibt viele Lied über Winter. Wir erzählen eigentlich in der Winter viele Märchen in der Familie und Gedichte. Wirklich schön, ja. Ulaanbaatar, die weiße Matrone mit dem schwarzen, schweren Haar, das die Striemen aus festgefrorenem Reifen abrieb, in die Schnee- und Eisdecke auf den Straßen flechten. Am Rande der Peace Avenue, der Hauptverkehrsstraße, hockt in einer Einfahrt ein Kleiderwerk. Entpuppt sich bei näherem Hinsehen als altes Mütterchen, das sich in mehrere Schichten aus Pullovern, Jacken, Mänteln gehüllt hat. Die alte Frau verkauft 100 grammweise winzige Nüsse an die vorbeieilenden Passanten. Überhaupt, das Einkaufen ist im winterlichen Ulaanbaatar ein Unterfangen für Insider. In den Seitenstraßen und Hinterhöfen des Zentrums trifft man hier und da auf, um es vorsichtig auszudrücken, unscheinbare Gebäude, die in ebenso unscheinbaren Lettern das Label Supermarket im Schilde führen. Bayer stößt die schwere Metalltür auf. Wir stehen unversehens vor einer Wand aus noch schwereren, dicken Filzdecken, durch die es sich durchzuarbeiten gilt. Dahinter ein quirliger Mix aus orientalischem Bazar, alten Budengassen und den Alte Paris. Buntes Markttreiben mit Dach überm Kopf, Gemüse, Zahnpasta, Handys und was das Herz sonst begehren mag. Ganze Hallen sind dem Verkauf von rohem Fleisch gewidmet. Noch die modernsten Großstadtmongolen sind im Herzen Nomaden. Und Nomaden sind keine Vegetarier. Plötzlich wird's laut. Ich bin den Marktfrauen aufgefallen. Ein Tourist im Winter, das scheint ihnen nicht ganz geheuer zu sein. Noch dazu, wenn er Mikrofone aufbaut. Bayer redet auf die aufgeregten Frauen ein. Der deutsche Radiomann wolle bloß ein paar Töne einfangen, um über die Mongolei zu berichten. So richtig scheint sie das nicht zu überzeugen. Und wir treten den geordneten Rückzug an. Quasi als Ersatz geht es jetzt zum sogenannten Schwarzmarkt. Eigentlich ein Etikettenschwindel. Die Leute gehen hier keineswegs nur illegalen oder halblegalen Geschäften nach. Trotzdem besteht Bayer darauf, dass ich auf Tuchfühlung bleibe. Hier in diesem, sagen wir, Open-Air-Flohmarkt ohne antiquarischen Anspruch, der von etlichen fahrenden Händlern frequentiert wird. Kleider, Kessel, Fleischerbeile, Körperlotion, Zeltstangen, Filzlaken, Türrahmen für die Jurte. Das ist offene Gelände, kaufen, verkaufen die Mongolen in minus 40 Grad. Ja. Wir sind nicht auf Hawaii geboren worden oder in der Mongolei, das ist kalt. Aber trotzdem, wir müssen leben weiter, etwas kaufen, verkaufen und dann, ja, das Ulaanbaatars Leben. Die Preise liegen deutlich unter denen der innerstädtischen Supermärkte und Warenhäuser. Was gerade im Winter angesichts der Heizkosten für viele Bewohner Ulaanbaatars von entscheidender Bedeutung ist, wie mir Bayer mit übereinander geriebenem Daumen und Zeigefinger bedeutet. Es wird gehandelt, was das Zeug hält. Durch die hochgezogenen Wollschals hindurch liefert man sich hitzige Wort- und Zahlengefechte, ringt mit wehenden Eispfannen vor Mund um jeden Tukuk. Die Preisschildchen sind Makulatur. Als ich am Abend nochmal übers Bürgersteigeis der Peace Avenue schlurfschreite, sitzt dort immer noch die alte Frau und verkauft unverdrossen Nüsschen. Stundenlang hat sie praktisch regungslos in ihrem Berg aus Mänteln den allemal 25 Minusgraden getrotzt. Und morgen wird sie genau das wieder tun. Und übermorgen. Andern Tags schleift Bayer mich in einen der südlichen Randbezirke Ulaanbaatars, zu Fuß. Eine nicht enden wollende, brüchige Ausfallstraße. Dabei sahen die leuchtend weißen Berge hinter der Stadt zum Greifen nah aus. Anderthalb Stunden später, hinter einem grauen Wohnblock, steht plötzlich ein riesiger goldener Buddha vor mir, reglos in der Eiseskälte und lächelt weise. Vis-à-vis thront auf einem Hügel ein mächtiger Rundfries, Durchmesser vielleicht 20 Meter. Bayer stellt mich genau in die Mitte, ich lege den Kopf in den Nacken und drehe mich im Kreis. Die nicht gerade filigranen, aber fast rührend gut gemeinten Gemälde auf den Kacheln der Betonbanderole besingen die Errungenschaften des Sozialismus. Unbekannte Soldaten, die Hakenkreuzfahnen runterzerren und Friedenstauben flattern lassen. Der erste mongolische Kosmonaut, eine traumschöne Mongolin, die den Offizieren der Roten Armee Milch zur Begrüßung reicht. Und direkt hinter dem Salzan-Monument ist ein Steinhaufen mannshoch aufgetürmt, verziert mit einer Vielzahl ausfransender blauer und gelber Schals. Gebetstücher, die die Geister der Schamanen beschwören, der Winter möge nicht ganz so unbarmherzig kalt ausfallen. Auf engstem Raum vereint die drei Strömungen, die die Mongolei prägten. Schamanismus, Buddhismus, Sozialismus. Ich kann mich trotz der bitteren Kälte nicht vom Blick hinunter auf die Stadt losreißen, die sich seit ein paar Jahren in der Hektik der Globalisierung zu verheddern droht. Bayer schimpft radebrechend über die Yuppies, die stets die Daumen auf dem Smartphone durch die Straßen eilen und die ungeheuren Rohstoffreserven des Landes an internationale Konzerne verhökern. Zeigt mir, als wir wieder im Zentrum sind, die Staatssekretärinnen, die trotz der Kälte cool aufgebrezelt die Stufen zum Parlamentsgebäude hinaufstöckeln, um ihren Vettern ein angemessenes Pöstchen zu verschaffen. Ein weiterer Ausflug im überfüllten Flughafenbus, der Richtung Südwesten raus aus der Stadt fährt. Die Busfenster sind zwar noch als Fenster erkennbar, aber mein Blick dringt beim besten Willen nicht hindurch. Zentimeter dick und Wochen alt ist die milchige Schicht des schockgefrorenen Atemtaus all der Leute, die jeden Tag und jeden Tag die Busse entern. Schnee im Winter, Kalte, das ist ein Teil von unserem Leben, macht gar nichts. Ob man ein Pferd hat oder ein Auto hat, das ist, muss man sich bewegen. Ja. An irgendeiner Haltestelle springen wir raus. Noch weit eisigere Kälte als in der Stadt pfeift mir hier der Wind um die Ohren. Ein paar Schritte durch den Schnee. Ich bleibe stehen, sehe der eiskalten Sonne ins Gesicht, genieße den horizontweiten Rundblick über diese traumhaft weiße Hügellandschaft unter blauem Himmel. 10 Minuten. Dann will ich, trotz Daunenjack und Angora-Unterwäsche, nur noch eines. Zurück in die kuschelig warme Stadt. Draußen in den Weiten der Steppe, wo die Nomaden in ihren Jurten dem Winter trotzen, ist es nochmal 6-7 Grad kälter. Der Bus zurück in die Stadt ist nicht in Sicht. Um nicht festzufrieren, machen wir uns mal wieder zu Fuß auf den Weg. Selbst dieser Jurtendistrikt linker Hand kommt mir jetzt, durchgefroren wie ich bin, wie eine Verlockung vor. An jedem Ofenrohr flattert eine Rauchfahne. Mitten im Spalier der Pickups und Holzkarren, von denen herab säckeweise Kohlebrocken verkauft werden, spricht Baja einen jungen Mann in traditionellem Deel an. Der hat vor Einbruch des Winters sein Nomadenleben an den Nagel gehängt und ist am Stadtrand von Ulaanbaatar gestrandet. Heute hätte jede Nomadenfamilie neben der Jurte eine Solarzelle und eine Satellitenschüssel. Und man gucke im Winter von morgens bis abends Fernsehen. Was man da alles zu sehen bekommt, das würde einen einfach in die Stadt locken. Außerdem, sagt Baja, außerdem waren die letzten Sommer zu trocken und die Winter zu kalt. Und etliche Nomaden halten viel größere Herden, als das karge Steppenland verträgt. Aber von kleinen Herden kann man nicht existieren. Deshalb schwören die jungen Leute dem Nomadenleben ab und versuchen in Ulaanbaatar Arbeit zu finden. Natürlich gäbe es draußen in der Steppe Probleme für die Jugend. Viele Ausbildungsplätze und sämtliche Hochschulen seien in der Stadt. Aber trotzdem müsste das Nomadenleben erhalten bleiben. Er selbst würde lieber heute als morgen zurückkehren und von vorn anfangen. Aber wer einmal seine Tiere verkauft hat, um sich in Ulaanbaatar anzusiedeln, wird kaum wieder an genügend Geld kommen, um sich eine neue Existenz als Nomade aufzubauen. Es gibt allenfalls auf dem Bau Arbeit, aber nicht im Winter. Oder Jobs auf dem Schwarzmarkt. Oder, wenn man viel Glück hat, als Taxifahrer. Nicht wenige treibt der Traum vom besseren Leben in der Stadt in die Kriminalität. Der Mann hat Heimweh. Er vermisst die Steppe. Und die Luft in Ulaanbaatar empfindet er als Katastrophe, gerade im Winter. Er habe keine Ahnung, wie es für ihn weitergehen soll. Die schwarze Qualmgirlande kündigt den Bus an, der uns zurück ins Zentrum bringt. Am nächsten Tag trete ich in aller Herrgottsfrüh den Rückflug an, schnurgerade Richtung Westen, immer den aufziehenden Morgen im Rücken. Erste Sonnenstrahlen über dieser weißen Welt, durchzogen von noch weißeren Bändern, den zugefrorenen, verschneiten Flüssen. In Berlin bei der Landung regnet Spinnfäden. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.